Wer heute Informationen speichert, tut das meistens in digitaler Form. Martin Kunze glaubt an ein anderes Speichermedium, Keramik. Damit will er die wichtigsten Informationen der Weltgeschichte sammeln. Claudia Deul hat ihn in seinem Archiv besucht, tief unten im Salzberg des österreichischen Dorfs Hallstatt. Memory of Mankind nennt der Künstler sein Projekt. Wer in die kleine Gemeinde Hallstatt in Österreich reist und ein Souvenir mitbringen will, der wählt meistens Salz. Die Salzmine ist die Attraktion der Stadt. Schon seit etwa 3000 Jahren schürfen die Menschen hier nach dem weißen Gold. Auch heute noch bauen Bergleute hier Salz ab. Wer sich als Besucher die Mine anschauen will, der fährt zuerst mit einer Seilbahn hoch auf den Berg. Von dort fährt eine alte Grubenbahn durch einen dunklen Stollen tief in den Berg hinein. Am Ende der Fahrt steht man in einer kaum beleuchteten Höhle. Martin Kunze kommt seit einigen Jahren oft hierher. Er ist Künstler und der Initiator des Projektes Memory of Mankind. Auf Deutsch heißt das etwa Gedächtnis der Menschheit. In der Salzmine Hallstatt will er ein Archiv unseres heutigen Wissens einlagern. Wir sind jetzt da ca. 500 Meter tief im Berg und stehen vor dem Beginn dieses Archives, eine Nische, die den Eingang in dieses Archiv kennzeichnen soll, vor ca. 50 Keramikcontainern, die auch massiv und schwer sind. Die gelben Keramikcontainer sind so groß wie Blumenkästen und beinhalten Keramikfliesen, bedruckt mit Bildern und Text. Der Inhalt der Tafeln ist bunt gemischt. Das Naturhistorische Museum in Wien hat Bilder und Texte zu 100 Ausstellungsobjekten verewigt. Die Universität Wien hat Zusammenfassungen prämierter Abschlussarbeiten abbilden lassen. Und Privatleute erzählen auf den Keramikfliesen von Hochzeiten, Geburtstagen oder anderen wichtigen Lebensereignissen. Circa 500 Tafeln sind jetzt schon da herinnen mit unterschiedlichen Projekten. Seit mehr als 5 Jahren arbeitet Kunze an diesem Archiv. Sein Ziel ist, dass Archäologen auch in Tausenden von Jahren noch Informationen über unser heutiges Leben finden können. Seine Motivation beschreibt er so: Unser Zeitalter der digitalen Datenaufzeichnung läuft Gefahr, dass die Geschichten aus unserer heutigen Zeit, das, was uns motiviert, was uns bewegt, was uns antreibt, was wir erfinden, wie wir Probleme erkennen und lösen, dass all diese Geschichten verloren gehen werden und vielleicht schon unsere Enkelkinder kaum mehr etwas über uns wissen werden. Als langlebigen Datenspeicher hat er Keramik ausgewählt. Das Material ist äußerst haltbar gegenüber äußeren Einflüssen. Wenn die Informationen auf Keramik gespeichert werden, überstehen sie Temperaturen bis 1200 Grad Celsius unbeschadet. Auch Chemikalien, Druck oder elektromagnetische Strahlung können sie nicht zerstören. Der Künstler nennt Keramik deshalb den haltbarsten Informationsträger der Welt. Selbst wenn das bricht, ist die Information nicht weg. Und das, was Archäologen machen, sind Scherben zusammensetzen. Also wird man auch die Informationen selbst in 1 Million Jahre wieder rekonstruieren können, wenn das nicht zu Sand zermahlen ist. Eine normale Keramikfliese ist 20 mal 20 Zentimeter groß. Darauf können mit einem dem Laserdruck ähnlichen Verfahren jedoch nur 50.000 Zeichen Text gespeichert werden. Zu wenig für ein Archiv des Menschheitswissens. Deswegen hat Kunze etwas entwickelt, was er Keramik-Mikrofilm nennt. Und die Entwicklung des keramischen Mikrofilms war ganz ein wichtiger Schritt in den letzten Jahren, weil wir da die Datenmenge massiv erhöhen konnten. Im Vergleich zu den ersten Tafeln, wo wir auf dieselbe Größe nur 50.000 Zeichen draufbrachten, sind jetzt im Vergleich dazu 5 Millionen Zeichen doch ein deutlicher Schritt und macht das Ganze jetzt auch glaubwürdig, indem man ganze Bibliotheken verewigen könnte, wenn man wollte. Mit einer Lupe mit 10-facher Vergrößerung ist die Schrift auf dem Keramik-Mikrofilm lesbar. Wie genau der keramische Mikrofilm hergestellt wird, will der Erfinder nicht verraten, damit niemand die Technik kopieren kann. In den nächsten Jahren, so hofft er, sind genug Mikrofilme bedruckt. Dann will er das Archiv ganz dem Berg überlassen. Geschützt vor Zufallsfunden. Und darum haben wir mit langen Diskussionen mit der Saline beschlossen, dass das Archiv 2 Kilometer tief im Berg drinnen sein wird. Bisher existiert dieser Lagerort noch nicht. Denn damit speziell für das Archiv ein Lager in den Berg gemacht werden kann, muss der Künstler noch viele Spendengelder sammeln. Mit der Zeit soll der Berg dieses Lager dann wieder umschließen. Der Berg, der hat eine Eigenschaft, dass der Hohlräume mit einer Geschwindigkeit von ein paar Zentimetern pro Jahr verschließt wieder, einfach durch sein Gewicht. Was auch wichtig ist, damit dieses Archiv vor unautorisierten Zutritt geschützt ist. Damit das Archiv in ferner Zukunft trotzdem gefunden werden kann, erhält jeder Spender eine Art Schatzkarte. Diese hat der Künstler ganz absichtlich so designt, dass nur Zivilisationen mit geologischem Wissen das Archiv wiederfinden können.